NDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talkradio. Freie Themennacht heute auch. Wenn ihr gern mit mir sprechen wollt, ihr kennt die Nummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und mit wem fangen wir an? Wir fangen mit Christina an, die ist 27. Guten Morgen, Christina. Ja, hallo, Domian. Hallo, hallo. Was geht's? Ich rufe an, weil ich ein Kindheitstrauma miterlebt habe, womit ich heute noch Spätfolgen von habe. Was genau war das? Also ich wurde von meinem Onkel sexuell missbraucht. Wie alt? Von 8. Bitte? Wie alt? 8. 8. Mhm. Ist das einmal passiert? Das ist über einen kompletten Sommer passiert. Ja. Welche Erinnerungen hast du daran noch? Also ich habe eigentlich noch alles noch vor Augen, so wie es auch passiert ist. Eigentlich noch alles. Was hat der Onkel denn damals mit dir, der Achtjährigen, gemacht? Hat an meinen Genitalien rumgespielt, geküsst, angefasst. Ja. Ist es zu einer Vergewaltigung auch gekommen? Nee, zu einer Vergewaltigung zum Glück nicht. Mhm. Musstest du bei ihm auch etwas machen? Ja, ich musste auch an seinem Glied Geschlechtsteil rumspielen. Mhm. Ich wusste ja als Achtjährige auch noch nicht, was das ist, was ich da mache. Mhm. Ja. Hast du damals jemandem etwas gesagt? Nee, also ich habe über den kompletten Sommer geschwiegen. Also ich habe mich auch gar nicht getraut, weil er ja auch gesagt hat, ich darf es keinem sagen, hat mich auch praktisch psychisch erpresst. Was hat er gesagt? Was passiert, wenn du irgendetwas kundtust? Also, wenn ich etwas sage, dann würden sie halt nicht mehr kommen. Also, er und seine Frau. Mhm. Ja. Waren die Leute, also er und seine Frau, waren die den Sommer über bei euch zu Besuch? Oder wie kam es gerade zu diesem Zeitraum der Sommer? Ja, also sie waren in der Sommerzeit waren die immer öfters bei uns, also fast jedes Wochenende, auch mal in der Woche. Ja, weil meine Mutter auch die Patentante von ihrem Kind war. Ja. Und also, die nächsten Sommer, die nächsten Jahre, wie war das da? Es war nur wo ich 8 war, dieser Sommer. Das war nur der eine Sommer. Ja, aber kamen die nächsten Sommer da nicht wieder zu euch? Nee, weil nach dem Sommer ist das ja, aufgefallen. Also wir haben es auch dann aufgeklärt, was da war. Wie, wenn du nichts gesagt hast, wie ist denn das dann aufgefallen? Meine kleine Schwester, die hat das durch Schlüsselloch gesehen. Ach, das ist ja verrückt. Ja, und sie hat als 6-Jährige, sie war da 6, und sie hat direkt gedacht, da stimmt doch irgendwas nicht, und ist dann zu meiner großen Schwester gegangen, hat das ihr gesagt und und die haben mich dann auch direkt nach diesem Vorfall angesprochen und haben auch direkt gesagt, ja, ich müsste zu meinen Brüdern gehen, was denen sagen. Mhm. Und dann sind wir auch abends auch direkt hingegangen. Warum bist du zu den Brüdern gegangen und nicht zu deinen Eltern? Ja, weil die zu dem Zeitpunkt, war mein Onkel noch da, meine Tante. Ja, aber deine Eltern waren auch da. Ja. Aber irgendwie aus Scham oder. Na gut, dann seid ihr zu den Brüdern gegangen. Und wie alt waren die Brüder damals? Du warst 8 Jahre. Wie alt war die Brüder? Die müssten schon älter, 15. Mhm. Ja. Und was ist dann daraus geworden? Die haben das ja wahrscheinlich dann den Eltern gesagt. Ja, wir sind dann abends auch zusammen zu den Eltern runtergegangen, haben das denen gesagt, ja, und dann waren sie natürlich auch fassungslos. Hat man dir dann geglaubt, euch geglaubt? Ja, hat man sofort geglaubt. Was ist mit dem Onkel passiert? Also mein Vater hat direkt den Kontakt abgebrochen, also zur Tante und zum Onkel. Weißt du, was an dem Abend noch passiert ist? Tante und Onkel waren ja bei euch zu Besuch. Mhm. Ja, ne, die waren aber dann schon weg, wo wir das denen gesagt haben. Mhm. Aber der Onkel ist nicht angezeigt worden. Nein, also mein Vater war damals der Meinung, ich als 8-Jährige und meine Schwester als 6-Jährige, der hatte einfach Angst, dass sie uns in die Irre führen vor Gericht oder so. Somit ist er ungeschoren davongekommen. Ja. Und du, aber du bist jetzt 27, du sagst, dass du heute noch damit zu tun hast. Ja, genau. Wie zeigt sich das heute? Ja, heute, ich habe Trichotillomanie. Du erklärst es nochmal kurz, was es ist? Ja, das ist eine Krankheit, wo man sich seine eigenen Haare rauszieht. Mhm. Aus Zwang, so Zwangserkrankung. Wo ziehst du dir deine Haare überall raus? Ich ziehe mir die nur auf dem Kopf aus. Kopfhaare, also eigentlich die wichtigsten Haare. Sind schon sehr viele Haare rausgerissen? Ja. Sieht man das sogar? Wenn ich dich jetzt sehen würde, sehe ich Stellen, wo du das rausgerissen hast? Also wenn man vor mir steht, sieht man es nicht, weil ich auch ein Kopftuch trage. Mhm. Also ich kaschiere das schon, dass man es nicht sieht. Wie zeigt sich das Ganze noch bei dir? Ich habe starkes Übergewicht. Wie viel wiegst du? Ich wiege jetzt über 200 Kilo. Ah ja, bei einer Größe von? Von 1,74. Ja. Gibt's noch was? Was? Ja, und halt, ich bin halt auch psychisch durch die Sache ja immer noch angegriffen. Ja. Hast du denn im Laufe deines erwachsenen Lebens, hast du mal einen Freund gehabt und auch Sexualität erfahren? Ja, also mit der Sexualität habe ich eigentlich mit 17 angefangen. Mhm. Aber jetzt bin ich ja jetzt seit 4 Jahren verheiratet. Mhm. Und ist das eine gute Ehe? Ja. Ja. Ja, auch im sexuellen Sinne ist es auch für dich in Ordnung so? Ja, ja. Mhm. Nun liegt ja eigentlich nahe, wenn dich das immer noch so beschäftigt und das so dir so nachgeht, das sind ja nun 20 Jahre her, fast, sich mal professionelle Hilfe zu suchen. Hast du das schon mal versucht? Ja, also ich war jetzt schon bei mehreren Psychologen. Mhm. Und alle haben mich eigentlich direkt in eine Reha geschickt oder in ein Klinikum. Aber da konnte mir auch nicht irgendwie, das war eigentlich nur zum Gewicht reduzieren. Es hat auch kurz angehalten. Aber dann ist immer wieder was passiert, was ist alles. Nun gut, es geht ja jetzt nicht ausschließlich um das Gewicht, sondern eben um das aufzuarbeiten, was damals passiert ist. Ja. Hat man in der Klinik, in der du warst, oder in den Kliniken, in denen du warst, hat man sich damit auch beschäftigt, mit dir und der Vergangenheit? Also in den Kliniken war eigentlich immer nur vorrangig das Gewicht, obwohl das mich zu dem Zeitpunkt eigentlich nicht gestört hat. Mhm. Hast du das denn erzählt, was damals passiert ist? Ja, das wissen alle. Ja. Aber man ist da nicht weiter drauf eingegangen? Nee. Mhm. Wahrscheinlich warst du da gar nicht in der richtigen Abteilung, sag ich mal, in den richtigen Händen. Ja, ich glaube auch. Wie ist es denn heute? Wie stehst du denn heute zu deinem Übergewicht? Also heute ist das Übergewicht schlimmer als die Zwangserkrankung. Mhm. Also ich bin da schon praktisch arbeitsunfähig. Mhm. Also ich kann nicht lange sitzen, ich kann nicht lange stehen. Mhm. Ja, da muss dann wirklich irgendwas bald geschehen. Ja. Sonst ruinierst du deine Gesundheit und das ist natürlich seelisch auch eine große Belastung. Ja. Wie geht dein Mann mit dem starken Übergewicht und mit deiner Zwangserkrankung um? Also er hat mich so kennengelernt, also er geht da eigentlich ganz normal mit um. Mhm. Nimmt dich so, wie du bist. Genau. Das ist ja schon mal sehr schön und sehr gut. Ja. Aber dennoch sollte natürlich was passieren. Ja, genau. Also ich habe auch bei der Krankenkasse eine Magenverkleinerung beantragt. Mhm. Die läuft jetzt schon seit 3 Jahren. Ja. Die wollen immer irgendwas, fehlt da immer noch oder... Mhm. Das finde ich einen guten Schritt. Aber parallel dazu, finde ich, solltest du auch noch in Richtung Psychotherapie etwas machen. Vor allen Dingen, um diese Geschichten aus der Vergangenheit eher und besser in den Griff zu kriegen. Ja. Meine Psychologin wird dich jetzt beraten, was du tun solltest und tun kannst, Christina. Mhm. Die hat mitgehört und knüpft jetzt gleich an das Gespräch an. Okay. Ich finde gut, dass du angerufen hast und vielleicht, und ich hoffe sehr, dass wir dir noch ein paar gute Ratschläge geben können und dann soll es aufwärts gehen bei dir. Ja, danke schön. Wir melden uns gleich, du legst bitte auf. Okay, danke. Tschüss, Christina, ciao. Tschüss. Und weiter geht es mit Michael. Michael ist 31. Guten Morgen, Michael. Guten Morgen, Domian. Hallo, Michael. So, um was geht's bei dir? Ich bin Pickup-Artist. Hast du schon mal was davon gehört? Ja, ich habe was davon gehört, aber ich weiß das im Moment gar nicht genau, was es ist. Ich habe es mal gehört. Erklär's. Pickup-Artist ist eine Vereinigung, gibt es glaube ich schon seit 20 Jahren oder vielleicht auch ein bisschen länger. Es sind also Menschen, die sich mit nichts anderem beschäftigen als mit Psychologie, neurolinguistischen Programmieren, Hypnosesuggestion, sprich, wie schaffe ich es mit unterbewussten Suggestionen, jede Frau ins Bett zu bekommen? Ja, ja, ich erinnere mich. Ich glaube, genau. Wir hatten auch schon mal einen Anrufer hier. Und ich habe ja gleich an Autos gedacht, wenn Pickup fällt, aber das hat mit Autos nichts zu tun. Also es geht um die Kunst, wie kriege ich unterbewusst durch psychologische Tricks eine Frau ins Bett? Jede Frau ins Bett. Und ja, ja. Kriegst du jede Frau ins Bett? Ich bin 30, eine Absage bekommen. Ich betreibe das Ganze aber nicht marathonmäßig, wie das manche andere in der Szene betreiben. Ja. Ich wende das Ganze nur an, wenn ich mich dann wirklich verliebe, ne? Wenn du dich wirklich verliebst. Genau, also ich möchte mit diesen Methoden jetzt niemanden unglücklich machen oder so, aber ich wende diese unlauteren Methoden dann schon an, ja, und zwar exzessiv. Nun sind ja alle jetzt ganz hellhörig. Können das nur Männer bei Frauen, nur können das auch Frauen bei Männern machen? Funktioniert auch andersrum. Ich denke mal, dass da vielleicht ein paar Unterschiede gibt. Ich kenne keine weibliche Pickup-Artist-Szene, aber ich denke, dass wir psychologisch ähnlich ticken, ähnlich, aber vielleicht nicht in allen. Das ist ja verrückt. Es gibt eine richtige Szene. Natürlich, ja. Ich möchte mal ein paar Beispiele geben. Bitte. Ja, ja. Also angenommen, du gehst jetzt. Gut, ein sehr guter Film zum Beispiel, der darüber gedreht wurde und auch nach dieser Pickup-Artist-Szene, über diese Pickup-Artist-Szene dann gedreht wurde, war Hitch the Date Doctor. Da kann man ein paar so Facetten dann erkennen, wie das Ganze so funktioniert. Den haben nur viele nicht gesehen, deswegen musst du jetzt aus deinem Nähkästchen plaudern. Genau. Also ein kleines Beispiel von Tausenden. Du gehst in eine Bar, triffst dort eine Frau und die ist dann mit ihren Freundinnen unterwegs. Ganz schlechte Ausgangsposition, weil sie ist mit ihren Freundinnen, vor allem mit ein paar Typen unterwegs. Allerdings, die sitzen zusammen oder stehen zusammen irgendwo in der Gruppe und du hast die von Weitem angepeilt, du findest die Frau scharf und willst mit der Frau in Kontakt kommen. Was tust du? Genau, man muss sie zuerst mal von diesen Freundinnen vor allem wegbekommen, also isolieren. Das schafft man, indem man da hingeht und was ganz Krasses macht, irgendwas, was keiner im Ganzen schuppen kann. Ich bin Mentalmagier, Mentalist, Gedankenleser. Ich habe mir da so ein Repertoire zusammengestellt. Ich gehe dann hin und ziehe im Endeffekt immer wieder die gleiche Show ab und sage zu denen dann, hi, grüßt euch, ich bin der Michael, ich zeige euch mal was richtig Krasses. Ich bin aber auch gleich wieder weg, keine Angst, ich mache euch nicht an. Ich habe eine Freundin zu Hause zum Beispiel. Aber Moment, das sagst du aber zu der ganzen Gruppe, während die Männer auch dabei stehen noch. Ja, aber ja. Ich mache es dann mit der Frau, die mich interessiert. Ja. So. Da kommt ein richtig krasser Trick. Ich sage dann zum Beispiel, denk an irgendeinen Namen, ein Schnips, zack, ich kann ihr den Namen zum Beispiel dann sagen. Da gibt es also bestimmte Abläufe, ne? So. Dann ist sie mal richtig geflasht und sagt, Moment, langsam. Du sagst zu der Frau, die du gut findest, ich bin Gedankenleser und denk du einen Namen und ich kann dir den sagen. Ja, ich war bei der Next Uri Geller damals auf ProSieben in der Vorentscheidung. Da gibt es dann, ja, sind jetzt eben diese üblichen Gedankenlesetricks. Ja, okay, aber wie machst du denn das? Da steht die Frau vor dir und die denkt sich irgendeinen Namen aus. Wie kann es sein, dass du dann den Treffer hast? Ja, das ist wieder ein anderes Hobby. Das betreibe ich jetzt auch schon seit 20 Jahren. Das beläuft sich auf neurolinguistischen Programmieren. Du kannst zum Beispiel, ein gutes Beispiel, du sagst zu ihr, denk an eine fünfstellige Zahl jetzt. Okay, sag uns die Zahl, sie sagt dann sie schreibt die Zahl auf und du holst dann ein Handy raus oder lässt irgendjemand anderen. Geh mal weg von der Zahl. Wir bleiben bei dem Namen. Du sagst, denk dir einen Namen aus, ich sage dir, welchen Namen du denkst. Genau. Woher weißt du, welchen Namen die Frau dann denkt? Gut, das sind psychologische Tricks. Diese Mentalmagier verraten diese Tricks ja auch nicht genauso wenig. Das geht alles. Ich bin unheimlich psychologisch interessiert. Also in dieser Szene. Also du willst es mir nicht verraten. Ist ja wurscht. Und ich glaube dir das nicht, dass das funktioniert. Ja, da gibt's Methoden. Glaube mir, da gibt's Methoden. Wenn du mich ansprechen willst, nimm mal an, du würdest mich ansprechen und du würdest zu mir sagen, denk dir mal einen Namen aus. Nie im Leben wirst du den Namen. Sowas mal eben machen. Ja, am Telefon funktioniert es nicht. Ah, ich verstehe. Nein, ich muss, natürlich, um diese Methoden anzuwenden, muss ich dir natürlich gegenüberstehen. Ich glaube, es nicht. Wenn du mir gegenüberstehst und sagst zu mir, Domian, denke dir einen Vornamen aus. Glaube mir alles, was du nie im Leben wirst du sagen können, welchen Vornamen ich gedacht habe. Alles, was du bei Mentalmagien im Fernsehen siehst, ist kein Kameratrick. Es gibt aber bestimmte Methoden, um sowas herauszufinden. Vielleicht, um mich zu überzeugen, Michael, ein bisschen. Sag mir so einen kleinen Tick von der Methode. Weil sonst glaube ich es dir nicht. Ja, okay, gut. Ich wollte das Gespräch jetzt nicht so weit ausweiten, aber gut, von mir aus ein kleines Beispiel. Wenn ein Mensch nach oben schaut zum Beispiel, du hast bestimmt schon Menschen beobachtet, nach oben sehen und nachdenken, ja? Mhm. Dann denkt er an was Bildliches. Schaut ein Mensch im mittleren Bereich von rechts nach links und denkt nach und ist nachdenklich, dann denkt er an was Auditives, was er schon mal gehört hat. Das kann ein Lied sein, die Stimme der Mutter am Telefon oder eine Autosirene oder eine Polizeisirene, und schaut er nach unten und denkt nach. Dann denkt er zum Beispiel an was Kinästhetisches. Das kann heißer Käse sein von einem Stück Pizza, das über seine Hand läuft, oder ein inniges, tiefes Liebesgefühl. Wenn wir beide uns gegenüber stehen, guck ich nicht nach oben, nicht nach unten, ich gucke starre dir fest in die Augen. Kannst du nicht, selbst ich kann das nicht, weil das Gehirn immer und immer wieder gleich funktioniert. Das heißt, du kannst es nicht steuern. Was meinst du, wie ich trainiert bin? Ich sitze seit 4000 Stunden hier vor einer Kamera und gucke nur in die Kamera rein. Ja, vergiss es ganz schnell. Das ist eine Bewegung, ein Zucken im Auge, das du erkennen musst, ungefähr in etwas so. Es gibt drei Muskeln im Körper, die wir nicht steuern können. Ach. Die Pupillen, die Atmung, der Herzschlag. Wie schade, dass du nicht hier bist. Das würde mich jetzt hochgradig interessieren. Die Pupillen, den Herzschlag und die Atmung kannst du nicht kontrollieren. Das funktioniert automatisch. Das heißt, wenn du jemanden kennenlernst und sofort in seine Pupillen schaust, wenn sich die Pupillen öffnen, ohne dass sich die Lichtverhältnisse ändern, heißt es, der Mensch findet dich sympathisch. Du kannst diese Pupillen kannst du nicht steuern, die sind diese muskuläre Traktion. Okay, also, aber da sind wir noch nicht beim Gedankenlesen. Okay, beachte, wir können das jetzt nicht vertiefen, weil du sagst, über das Telefon geht das nicht und du möchtest den Trick nicht verraten. Akzeptiert. So, nehmen wir mal an, das funktioniert jetzt. Du hast mit der Frau da irgend so ein Spielchen gemacht und die ist ganz platt und sagt, boah, das ist ja, genau, ist ja toll. Jetzt, wir spielen die Szene weiter durch. Da stehen immer noch die anderen Leute rundherum. Wie geht's weiter? Die sind alle baff. Das heißt, die geben dir in diesem Fall Support. Du hast was gemacht, wovon all ihre Freunde begeistert sind. Gibst du die Hand und sagst, Dankeschön, ich wünsche dir was, und dann gehst du wieder und setzt dich irgendwo in die andere Ecke, wo ich dich aber noch sehen kann. Mhm. Ich beobachte es immer wieder, die tuscheln dann miteinander und boah, ist der krass und so weiter und so fort. Mhm. Und es dauert nicht lange, 3, 4, 5 Minuten, du hast dein Versprechen gehalten, du hast sie in Ruhe gelassen, du bist gleich wieder verschwunden. Mhm. Kommt sie zu dir? So, dann willst du natürlich wissen, wie funktioniert das Ganze. Ja? Und dann sagst du ihr, wir können uns ja gerne unterhalten und so weiter. Zwischenfrage, cool. Ist das so der Normalfall, dass die Frau dann zu dir kommt? Ja, okay. Weil die absolut geflasht ist. So, dann kommt die also irgendwann zu dir und fragt, wie hat das Ganze funktioniert, und dann kannst du da eigentlich in 3 Stunden Gesprächen im schlimmsten Fall aufbauen, ja. Richtig. So, und jetzt passiert Folgendes. Und das ist jetzt eine winzige Sache von 1000 Sachen. Um bei einer Frau Vertrauen zu erwecken, das dauert normalerweise, um sie ins Bett zu bekommen, so 3, 4 Wochen, ja, um dieses Vertrauen zu schaffen. Das kann man aber auch im Zeitraffer zum Beispiel erschaffen, indem du dann bestimmte psychologische Tricks anwendest. Und zwar, du wechselst mit dieser Person zum Beispiel so oft wie möglich die Location. Du sagst, komm, wir gehen raus an den Rauchen, komm, wir holen mal schnell Zigaretten und dann gehen wir wieder rein, holen was zu trinken und dann gehst du wieder an einen anderen Punkt der Bar, wo du sie kennengelernt hast. Und das schafft Vertrauen? Das schafft aus dem Grund Vertrauen, weil das Gehirn nicht kompensieren kann, in welchem Zeitabstand diese Frau mit dir viel erlebt hat. Aha. Das heißt, das Gehirn suggeriert ihr unterbewusst, Mensch, zu dem habe ich echt Vertrauen, ich habe viel mit dem erlebt. Aber diesen Zeitabstand, ob das jetzt in 3 Wochen oder in 3 Stunden passiert ist, mit Zoobesuchen, Eisessen und Kinobesuchen, kann das Gehirn nicht unterscheiden. Ja, okay, kann ich mir vorstellen. Dieses Vertrauen. Ja. Da gibt es unheimlich viele Möglichkeiten, zum Beispiel, du setzt psychologische Anker, du kannst durch psychologische Anker, das sind Berührungen an Menschen, wenn du ihn programmierst, unterbewusst, zum Lachen, zum Weinen und zum Verlieben bringen. Innerhalb Kürzzeit. Funktioniert. Das heißt, ich bin natürlich immer noch ganz erpicht auf die Praxis, auf das praktische Vorgehen. Ich frage dich jetzt nochmal, du kannst gar nichts mit mir machen jetzt übers Telefon. Ja, Wenn ich jetzt Zugang zum Internet hätte, könnte ich dir eine Vorhersage per E-Mail schicken. Das funktioniert so nicht. Aber wir hatten schon mal telefoniert, glaube ich, vor 1,5 Jahren. Da ging es um diese Mentalmagier-Geschichten. Ja. Aber ich verstehe, okay, ich komme irgendwann nach Köln, wir holen den. Ja, du kannst es dann auch gerne im Fernsehen und sagen. Okay, jetzt grundsätzliche Frage, wie hoch ist die Erfolgs- oder Trefferquote bei diesen Geschichten, sage ich mal? Das ist das Schlimme, was mich ja auch der psychisch sehr belastet, ist, dass es eigentlich bei jeder Frau funktioniert. Das würde, wenn ein versierter Pickup-Artist hier irgendwo auftreten würde, bei meiner Frau, würde es wahrscheinlich auch da funktionieren, denke ich. Ja. Würde es auch bei dir funktionieren, wenn jemand das mit dir... Ich weiß nicht. Ich kenne keine weibliche Pickup-Artist-Szene. Ich weiß nicht, ob das andersrum auch funktioniert. Das kann ich dir nicht sagen. Das heißt, du vertrittst die These, dass der Mensch, wenn man es geschickt anstellt, extrem manipulierbar ist. Absolut, absolut. Ja, dem würde ich auch zustimmen, ja. Ich kenne auch jemanden, der hat einen ziemlich guten Namen in der Szene, weltweit sogar, die haben dann so Künstlernamen, ja, wie irgendwelche Zauberer oder Magier, die sind da, das ist so ein Synonym dann, der ist 1,65 groß, Bosnier, und hat eine Glatze und eine Narbe vom linken Ohr bis zum rechten Ohr, weil da irgendwo ein Granatsplitter mal getroffen hat. Der hat es tatsächlich geschafft, das ging dann auch in die Pickup-Artist-Geschichte halt. Der hat sich ein bisschen Geld zusammengespart und hat gesagt, Mensch, ich gehe heute mal in ein gutes Lokal und schau mal, was ich da so reißen kann. Mhm. Und er hat es dann tatsächlich geschafft. Da kam eine Bankiersfrau mit ihrem Mann herein zum Hochzeitstag. Die haben dann dort gegessen, hat sich dann unter die zwei gemogelt und ein interessantes Gespräch angefangen, wo der Mann natürlich auch nicht Nein sagen konnte, weil es auch interessant fand. Mhm. Was der Mann allerdings nicht geahnt hat, nach 3 Stunden hat sie ihn nach Hause geschickt und ist mit ihm dann irgendwann auf dem Hotelzimmer gelandet. Ja, funktioniert. Das schafft es nicht. Das ist ja im Prinzip, so kann man noch drüber lachen, aber es ist ja auch was Erschreckendes. Das kann man ja auch in übler Weise ausnutzen, so etwas. Ja, ich weiß, aber das mache ich jetzt nicht. Aber ich muss ehrlich sagen, mich erschreckt in der Art und Weise, dass ich sage, ich habe hinter diesen Vorhang geblickt. Ja, mhm. Ich habe hinter diesen Vorhang geblickt und ich sehe hinter jeder Frau im Endeffekt, auch wenn es meine eigene Freundin ist, ein potenzielles Opfer. Und es macht mich irgendwo dann schon traurig, dass ich weiß, ja, man braucht eigentlich nur gewisse psychologische Tricks anzuwenden und dann hast du aber nichts mehr. Aber wahrscheinlich ist auch jeder Mann ein potenzielles Opfer, wenn sich irgendwelche Frauen mal die Mühe machen, das zu lernen und die gleichen Tricks anzuwenden. Vielleicht ja. Männerspezifisch. Siehe Aphrodite, natürlich. Genau. Es war immer auch in der Geschichte immer wieder so, dass es Frauen gab, die Macht über Männer hatten. Und die wenden es wahrscheinlich unterbewusst an. Ich kenne auch einige Bekannte von mir, die einige Tricks davon unterbewusst anwenden, ohne überhaupt jemals was davon gehört zu haben. Ja. Die haben es halt einfach von Natur aus drauf. Eine andere muss eben lernen. Verstehe. Michael, sehr interessant. Die Zeit rennt davon. Also, liebe Frauen, Vorsicht vor Pick-up-Artisten. Wie kann man die erkennen? Ja, wenn die sagen, ich kann deine Gedanken lesen oder irgendwelche Spielchen. Nein, es gibt auch Pickup-Artists, die setzen sich einen rosa Hut auf, um aufzufallen. mein rosa Hut ist in Anführungsstrichen, dann sind dann eben meine Tricks. Ja. Also ich bin wirklich Aufmerksamkeit auf dich lenken. Ja. Also ich würde mich sehr freuen, wenn wir in der Tat uns mal begegnen würden und du das mal testen könntest, ob das bei mir auch funktioniert. Ja. Aber ich bin ja keine Frau, dann hast du wahrscheinlich geht das wahrscheinlich auch nicht so. Bitte nochmal? Ich bin ja auch keine Frau, insofern geht's vielleicht dann doch nicht, auch wenn ich dir. Und ich hätte auch kein Interesse. Ja, so. Wäre ja nur mal ein Test. Ich muss ja nur mal versuchen. Naja, ich verstehe schon. Michael. Glaube mir, ich werde dir von Anfang an sympathisch. Das würde ich auf jeden Fall hinbekommen. Ja. Michael, danke für deinen Anruf. Alles Gute. Und geh vorsichtig mit deiner Gabe um. Ja. Alles Gute. So, ja. Tschüss. Ciao. 0800 220 5050. Erika ist hier. Erika ist 74. Guten Morgen. Guten Morgen, Erika. Guten Morgen. Erika, ja, schön, dass du da bist. Ja. Ich freue mich. Um was geht's bei dir? Domian? Ja, in der Tat. Ja. Um was geht's denn? Ja, um was es geht. Ich habe bei deiner Redaktion angerufen. Mhm. So geht das hier, ja. Ich weiß nicht, ob du wirklich Domian bist. Ich bin es in der Tat, ja, und wir können direkt loslegen. Ja, und zwar, mein Thema ist, meine Mutter hat mich 1957 zu einem Arzt gebracht. Zu einem Arzt gebracht, ja? Damals gab es ja sowas noch nicht. Es gab keinen Ultraschall. Ich war im 4. Monat schwanger. Mhm. Und meine Mutter hat mich dann zu einem Arzt gebracht und hat gesagt, zu einer Untersuchung. Mhm. Und ich dachte, naja, wie gesagt, ich habe keine Ahnung gehabt. Und da dachte ich, das ist eine normale Untersuchung, um festzustellen, ich wusste, dass ich im vierten Monat schwanger bin. Ich kann mal gerade nicht so schnell rechnen. Wie alt warst du da? 18,5 Jahre. Okay, ja. Und dann? Und da musste ich dann da auf diesen komischen Stuhl rauf. Und es gab noch keinen Ultraschall, es gab noch überhaupt keine. Aber ich wusste, dass ich im vierten Monat schwanger war. Mhm. Und mein Verlobter wollte mich auch heiraten und meine Mutter hat mich dafür, die hat mir meinen Verlobten nicht mehr reingelassen. Und da ist er mit mir in diesen Arzt gefahren. Und was hat der Arzt denn gemacht? Ja, und da musste ich da auf diesen Stuhl, weil ich ja gar keine Ahnung hatte. Ja, ja, was hat der Arzt gemacht? Er fing ja an, bei mir da zu untersuchen. Und ich habe gedacht, das ist eine normale Untersuchung, weil die ja so weh getan. Da hat er aber bei mir irgendwas geschnitten. Und dann sind wir nach Hause gefahren, meine Mutter. Das heißt, ich unterbreche dich mal eben. Das heißt, er hat dir den Embryo rausgeschnitten? Nein, der hat da an einem, also ich weiß es erst später, wie es war, der hat an meine Gebärmutter geschnitten. Und dann ist meine Mutter mit mir nach Hause gefahren. Mhm. Und dann lag ich 4 Tage in meinem Zimmer und mir ging es ganz schlecht. Und dann kam meine Schwester, die hat Krankenschwester gelernt, und da hat die gesagt, was stimmt damit, Erika, stimmt was nicht. Mhm. Und dann meine Mutter hat, ach, die hat nur Fieber oder so. Und dann ist meine Schwester zu mir ins Zimmer gekommen, ja, und sie sagt, Mutti, sagst du, wenn du Erika nicht, die hat gleich erkannt, was war mit mir. Und wir verkürzen das jetzt mal. Was hat der Arzt, hat dir eine Abtreibung vorgenommen? Nee, der hat da geschnitten. Ja, was ist denn dabei rausgekommen hinterher? Hast du das Kind verloren? Ja. Ja. Da war ich dann im Krankenhaus, da hat meine Schwester gesagt, wenn meine Mutter mich nicht ins Krankenhaus bringt, dann zeigt sie meine Mutter an. Mhm. Dann hat mich meine Mutter ins Krankenhaus gebracht. Das war damals in der DDR. Meine Mutter wäre verhaftet worden. Mhm. Da hat meine Mutter mich eingebläut. Ich darf nicht sagen, wo sie mit mir war, da bei diesem Arzt. Der war in der Beuselstraße in West-Berlin. Ja. Ja. Und wir haben in Ost-Berlin gewohnt. Und da hat sie gesagt, wenn ich sage, wo wir waren, dann würde meine Mutter in den Knast kommen, ja, und ich würde verhaftet worden. Auf jeden Fall hast du im vierten Monat war ein Junge und dann ist es nach 4 Tagen, ist das Kind ist dann abgegangen. Mhm. Und das verkraftigt bis heute nicht. Erika, ich mach mal einen Vorschlag. Ich glaube, dass du sehr aufgeregt und sehr angespannt bist. Deswegen möchte ich mal das Gespräch jetzt hier abbrechen und wir lassen uns mal richtig Zeit und rufen dich gleich nochmal an. Einverstanden? Ja. Dann ist man ein bisschen entspannter, okay? Ja, danke. Gut, dann leg du mal auf und bis gleich. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Die arme Erika. Da war Schlimmes passiert in der Vergangenheit vor vielen, vielen Jahren und ich glaube, dass sie einfach ein bisschen sehr aufgeregt war und deshalb auch das nicht so ganz schnell und kompakt erzählen konnte. Das wollen wir ihr mal nachsehen und wir rufen sie jetzt an und dann kann man ihr vielleicht auch im Nachhinein doch noch ein bisschen helfen oder vielleicht noch irgendetwas für sie tun. Das machen wir jetzt gleich. So, meine Lieben, morgen ist Themennacht. Morgen heißt unser Thema gescheitert. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die ja, in welchem Bereich auch immer, irgendwann mal ein großes Ziel hatten, ein richtig großes Ziel, aber dann grandios gescheitert sind. Oder die einen Traum hatten, der entweder geplatzt ist, oder vielleicht ist dieser Albtraum, ist es sogar dieser Traum zum Albtraum geworden. Also ich möchte gerne morgen mit Leuten reden, die gescheitert sind. Was war euer größtes Scheitern? Was ist das Scheitern, was euch am meisten in eurem Leben bisher zugesetzt hat? Scheitern kann natürlich auch sein, wenn man gegen eine Krankheit verliert und es keine Hoffnung mehr gibt. Ihr könnt euch gerne anmelden unter domian@wdr.de oder morgen ab 0 Uhr anrufen oder natürlich auch während der Sendung. Also das Thema morgen heißt gescheitert. Freie Themennacht heute. Und hier ist Kai. Und Kai ist 24. Guten Morgen, Kai. Hallo. Hallo Kai, um was geht's? Und zwar, ich möchte einmal ein paar Grundinformationen geben. Ich habe eine Freundin, wir haben ein kleines Kind zusammen. Die Kleine ist jetzt ein Jahr und 3 Monate alt, also 15 Monate. Und wie lange bist du mit deiner Freundin zusammen? 2 Jahre. Ja. Und ich habe ihr halt dieses Jahr ermöglicht, dass sie ihr Abitur zu Ende machen kann. Mhm. Und dort hat sie jemanden von der mormonischen Kirche kennengelernt. Mhm. Und da springt sie auch ziemlich stark drauf an, geht zu den Messen und lässt sich meiner Meinung nach auch ziemlich stark von der ganzen Geschichte beeinflussen. Das heißt, du und ihr seid normale Christen oder gar nicht gläubig gewesen also bisher? Ich bin getauft, ich war auch früher relativ viel in der Kirche, das hat sich irgendwann dann zerschlagen, Job, Schule und meine Freundin ist gar nicht getauft, sie hat vorher nie irgendwas mit der Kirche zu tun. Mhm. Jetzt erklär uns doch mal, du wirst dich gut informiert haben, was so die Grundzüge, die Glaubensgrundzüge der Mormonen sind. Also Mormonen ist eine Art Evangelium mit einem Zusatzbuch, was sich das Buch Mormon nennt. Mhm. Und in der Richtung, da sind halt relativ viele fragwürdige Geschichten drin, die ich halt auch sehr stark hinterfragt habe. Und ich weiß auch nicht, in meinen Augen ist dieser Verein, nennt sich Glaubensgemeinschaft, in meinen Augen ist es einfach eine Sekte auf irgendeine Art und Weise. Ja, was hinterfragst du denn? Sag mal ein Beispiel. Also, und zwar, meine Freundin hatte mir erzählt, dass es in dieser Kirche einen farbigen Priester gibt, aber die Mormonen sagen in ihrer Schrift, dass die schwarze Hautfarbe ein göttlicher Fluch sei. Mhm. Mhm. Und da frage ich mich einfach, wie kann ich dann jemanden dort haben, der farbig ist? Und das ist für mich ein Widerspruch in sich. Hast du noch ein Beispiel? Ja, habe ich. Einen Augenblick, ich muss mal ganz kurz nachschauen, wir haben ein paar Notizen gemacht. Mhm. Es wird auch hier von Lügen gesprochen. Von im was? Endeffekt ist von was? Von Lügen. Lügen. Mhm. Von, genau. Der Herr Joseph Smith soll angeblich dieses Buch verfasst haben, was aber nicht der Wahrheit entspricht. Das Buch ist von einem Geistlichen geschrieben worden, was eigentlich einen ganz anderen Zweck hatte. Und die haben sich das dann angeeignet und als ihr Buch ausgegeben. Im Endeffekt ist es für mich, also in meinen Augen ist es so, dass sie halt eine Schrift verwenden, als ihre ausgeben, aber wo sie im Endeffekt gar nichts mit zu tun haben und was auch für was ganz anderes gedacht war. Okay, das ist ja so eine interne Sache, die sagt uns allen jetzt nicht so viel. Gibt es denn noch was, wo man so als normaler Mensch mit gesundem Menschenverstand denkt, was ist denn das, was glauben die denn da? Allein das Frauenbild, was man da so sieht, im Endeffekt ist die, also heutzutage ist es ja nicht mehr so, dass die Frau unbedingt zu Hause ist, am Herd, Kinder, Verhütung ist da ein ganz großes Thema, das wird da nicht geduldet oder nicht akzeptiert großartig. Akzeptieren die Sex vor der Ehe? Akzeptieren sie nicht. Mhm. Glauben sie an Jesus Christus auch? Jein. Das gibt's jein. Nicht. Nein oder ja? Jein, also ich wage es zu bezweifeln, weil in diesen Einrichtungen von denen hängen keine Kreuze. Und sie nennen sich zwar Kirche Jesus Christi, der Heiligen der letzten Tage, aber irgendwo bezweifle ich da, dass es wirklich darum geht. Mhm. So, jetzt kann ich mir vorstellen, dass du erstmal irritiert bist, dass deine Freundin sich darauf einlässt. Wäre ich auch an deiner Stelle. Und dann diskutiert man doch mit der Freundin. Wie laufen diese Diskussionen ab? Oder gibt es sie gar also, nicht? Also, anfangs liefen die Diskussionen immer so ab, egal was ich gesagt habe, wurde abgeblockt oder verschönt oder die Leute sind alle so nett zu mir und die hören mir zu, geben mir Anerkennung und im Endeffekt ist es so nach dem Mundreden, so habe ich es zumindest auch so verstanden. Und wir hatten heute ein relativ gutes Gespräch, wo sie auch was angenommen hat. Mhm. Ich weiß nicht, ob es nur war, weil sie mich ruhig stellen wollte, weil ich hake da immer wieder nach. Ich weiß nicht, ob es richtig ist, aber es ist mir einfach wichtig, die ganze Situation irgendwo zu entschärfen. Hast du den Eindruck, dass sie immer mehr dorthin abgleitet? Ja, habe ich definitiv. Versucht sie dich auch zu überzeugen oder in diesem Sinne zu missionieren? Das versucht sie nicht, weil sie meine Einstellung zu der ganzen Geschichte kennt. Wo ich einfach Angst vor habe, dass sie meine Tochter mit da irgendwo rein. Verstehe. Du hast sie sicher gefragt, was fasziniert sie denn so sehr an dieser Glaubensrichtung? Was antwortet sie? Das weiß sie selber nicht. Sie ist es. Sie hat keinerlei Hintergrundinformationen über die Bibel und auch nur schwammige Informationen über dieses Buch. Sie hat zwar gelesen, aber ich glaube, sie hat es einfach nicht verstanden. Aber sie geht dorthin zu den Versammlungen schon? Genau, ja. Genau. Und das ist zustande gekommen durch eine Bekanntschaft mit einem jungen Mormonen? Genau, ganz genau. Kann es sein, dass sie in den verliebt ist? Das Thema hatten wir auch schon, aber das hat sich dann irgendwo erledigt, weil sie hat für sich festgestellt, dass es irgendwo eine Schwärmerei war, weil es irgendwas Unbekanntes war. Also Schwärmerei zu diesem jungen Mann oder Schwärmerei zu der... Das Gesamtpaket war es. Gut, aber wenn sie das jetzt als Schwärmerei... nicht kannte. Verstehe, aber dann müsste sich die ganze Sache doch allmählich erledigen, oder? Wenn sie es schon als Schwärmerei erkannt hat. Ja, das mit der Schwärmerei irgendwo für ihn hat ist dabei, sich zu erledigen. Sie sagt, sie sind irgendwo gut befreundet. Und dass sie halt momentan die Kirche sehr, sehr reizt. Wie oft geht sie dahin in der Woche? Momentan einmal am Sonntag. Und die haben dort auch relativ regelmäßig Veranstaltungen. Warst du schon mal mit? Nein, war ich nicht. Weil die Leute wollten mich nicht dabei haben. Ach so. Das heißt, du wolltest schon? Ich habe des Öfteren angeboten, dass ich mir das gerne mal anschauen würde, auch aufgrund, weil ich einfach wissen möchte, was da los ist und weil sie meine Tochter mitnehmen wollte. Und das wollte ich so nicht zulassen, ohne dass ich weiß, was das ist. Kann ich sehr gut verstehen, Kai. Ich wäre an der Stelle auch sehr, sehr alarmiert. Und ich finde es auch völlig legitim, dass du mit ihr da diskutierst, dass du sie vielleicht auch ein bisschen in die Zange nimmst, was das soll. Ja. Wenn es meine Freundin wäre, würde mich das auch sehr, sehr befremden. Ich würde erstmal alles recherchieren über diese Sekte und natürlich ist das nach meinem Geschmack auch eine sehr fragwürdige Angelegenheit. Sowas kann natürlich letztendlich sogar zu einem Zerwürfnis führen, wenn sie sich da noch weiter engagieren sollte. Ganz genau, das ist das große Thema, was ich da auch sehe. Und da ist eben noch ein Mensch im Spiel, nämlich euer Kind. Richtig. Um das du dir Sorgen machst. Definitiv. Und die ist eine kleine Tochter und die stelle ich auch über alles. Ich möchte einfach nicht, dass sie da irgendwie mit in Berührung kommt. Du hast gesagt, heute war irgendwie ein gutes Gespräch. Was hat sie denn heute zu dir gesagt oder was hat sie signalisiert? Sie hat mir erstmal zugehört, ohne direkt irgendwas mit Ja, Aber abzuwinken. Ich habe ja auch einfach mal so ein paar Fakten hingelegt und das hat sie auch irgendwo nachdenklich gemacht, habe ich gemerkt. Ah ja, das ist doch schon mal ganz gut. Und das wird sie auch bei den nächsten, wenn sie nochmal dorthin geht, Kontakt mit den Leuten hat, wird sie das auch, meine Bedenken im Endeffekt, wird sie dort auch ansprechen und möchte das richtig erklärt haben, was das ist. So und ja, dann ist dein Fund, mit dem du wuchern kannst, ist Information. Du musst dich wirklich noch mehr informieren über diese Glaubensrichtung oder über diese Sekte, wie immer man das nennen mag. Und du musst die Widersprüchlichkeiten oder deine Bedenken ihr wirklich klar hinlegen, ohne sie vielleicht emotional angreifen zu wollen. Ja. Das ist die Hoffnung dann, dass du sie dadurch erreichst. Mehr kannst du gar nicht machen. Richtig. Du kannst ihr nicht verbieten, dahin zu gehen. Du kannst ihr vielleicht verbieten, dann das Kind mitzunehmen, aber sie selbst kann da ja natürlich hingehen. Genau, ich habe da zum Glück auch noch meine Schwiegereltern im Petto, die haben da auch ein Auge drauf und die stehen mir da bei. Es gibt ja auch, du kannst dich ja auch mal, es gibt ja auch in jedem Bundesland, glaube ich, einen Sektenbeauftragten. Da kannst du dich vielleicht auch mal kundig machen und Informationsmaterial erbeten. Ich weiß nicht, ob du die Anlaufstellen kennst und sonst geben wir dir sie gleich nochmal. Magst du? Sehr, sehr gerne. Gut. Sehr gerne. Dann machen wir das so, Kai. Halt die Augen auf, informier dich gut und diskutiere sachlich. Diskutiere nicht emotional, weil dann drängst du sie in die Ecke. Ja, auf dem Stand bin ich auch momentan. Ja, genau, ganz genau. Dann wünsche ich dir viel Glück. Du legst auf, wir melden uns nochmal und dann kriegst du von uns die Infos. Super, vielen Dank fürs Gespräch. Gerne, Kai. Tschüss, alles Gute. Tschüss. Tschüss. Seht ihr, das habe ich gestern so groß getönt hier, man hört gar nichts vom Bischof von Limburg und schon kam heute eine Meldung durch die Nachrichten und die Presseagenturen, dass er sich jetzt doch geäußert hat und dass es alles doch eher ein Missverständnis ist und andere sind schuld und die ganze Sache doch nicht so schlimm sei. Also im Klartext null Selbstkritik er sieht sich als Opfer. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie das weitergeht. Hier ist Wolfgang. Wolfgang ist 68. Guten Morgen, Wolfgang. Schönen guten Morgen, Domian. Hallo, Wolfgang. Vordergründig darf ich sagen, es ist schön, dass es Menschen wie dich gibt. Oh, das freut mich sehr. Vielen Dank für das Kompliment. Da hat man eine Anlaufstelle, wenn man ganz alleine, wie ich heute, in der Wohnung sitzt und einen lieben Menschen verloren hat, meine Gattin, am Donnerstag. Deine Frau ist am Donnerstag gestorben, vorige Woche Donnerstag. Ja, wir haben uns beide nachmittags etwas zur Ruhe gelegt. Ich im Kinderzimmer und meine Frau im Schlafzimmer. Mhm. Und nach 2 Stunden, wie ich noch was einkaufen wollte, bin ich zu ihr gegangen und habe gefragt, ob noch was nötig ist. Und dann lag sie im Bett und war tot. Ach. Man hat aber noch, statt der Notarzt noch angerufen, man hat versucht, sie noch 2 Stunden zu beleben. Aber sie ist von mir gegangen. Hatte sie Vorerkrankungen? Ja, sie hatte ein paar Erkrankungen, aber Diabetes und auch eine Herzschwäche. Aber das ist vor 10 Tagen nochmal kontrolliert worden beim Arzt in einer großen Untersuchung. Und da war alles im grünen Bereich. Sie war zwar krank, das ist klar. Also ein völlig unerwartetes, furchtbares Zustand ist völlig unerwartet. Mhm. Ja, wir haben alles gemeinsam gemacht. Ist keiner links gelaufen und der andere rechts. Dann fehlt einem so ein Mensch natürlich extrem. Wie lange wart ihr verheiratet, Wolfgang? 27 Jahre. 27 Jahre. Habt ihr Kinder? 2 Töchter. Ja. Sind die Töchter in der Nähe? In Gummersbach. Und du wohnst in Köln. In Köln. Gut, das geht ja dann noch. Das ist ja nicht so weit. Sie kümmern sich auch, aber im Grunde genommen, wie jetzt, ist die Wohnung leer. Ist ein Vakuum. Mhm. Ich habe hier das Hündchen neben mir und es war sehr nobel, auch von diesem Notarzt, die Situation, die ich unter Schock erlitten habe, sozusagen, dass der Notarzt nochmal erlaubt hat, dass das Hündchen sich von meiner Frau verabschieden konnte. Mhm. Wie habt ihr das gemacht mit dem Verabschieden? Wir sind nach dem Feststellen des Todes, bin ich nochmal ans Bett, habe über die Wange gestrichen und mich verabschiedet. Mhm. Und der kleine Hund war dann dabei auch? Der ist nochmal extra mit dem Arzt an der Leine nochmal zu Mama gegangen. Mhm. Und warum es primär geht, ich kann den letzten Willen meiner Frau nicht erfüllen. Warum? Was ist los? Weil die Stadtverwaltung Friedhofsamt verwehrt, meine Frau im Familiengrab ihrer Eltern mit beizusetzen in der Urne, weil die Liegezeit in Köln 20 Jahre beträgt. Mhm. Also innerhalb dieser Frist darf man keine Urne dazustellen. Ach so. Das war uns aber total unbekannt, weil ich habe ja 2-mal das Grab bezahlt. Mhm. Einmal beim Versterben des Schwiegervaters von mir und einmal bezahlt bei der Schwiegermutter. Und immer im Glauben, die Frau kann mit da rein. Mhm. Und das war auch der Wunsch deiner Frau? Ja, der letzte Wille. Mhm. Ja. Das habe ich auch noch nie gehört. Das heißt, das Grab hast du bezahlt, das ist dein Grab. Zweimal. Und man darf das nicht öffnen, um nur eine Urne hineinzulegen. Ja, es sind ja 2 Särge drin und die Urne geht ja nur 60 Zentimeter quasi in dieses Grab wird eingelassen. Mhm. Es ist ja Unverständnis bei allen Menschen, ja beim Bestatter hin und her auch gefragt. Und beim Friedhofsamt ist man nicht gerade freundlich, muss ich sagen. Man muss nicht in Beileidsausbrüche, aber man kann etwas Verständnis zeigen. Mhm. Aber hier wird nur nach Paragraphen gehandelt und dann ist damit Feierabend. Der Mensch zählt da gar nichts. Das finde ich sehr empörend, muss ich ja sagen. Und gerade in Köln neigt man ja dazu, auch mal 5 Grade sein zu lassen. Warum nicht in diesem Fall auch? Warum ist das? Da geraten Sie in den Verdacht der Manipulation. Mhm. Ja. Das war aus dem Gespräch praktisch, das sollten wir dann hier für sie Sonderregelungen einführen und dergleichen. Und jetzt muss ich meine Frau in einem anderen Ortsteil bestatten. Das ist natürlich auch mit hohen Kosten verbunden. Mhm. Das heißt, du kannst sie nicht mal auf dem Friedhof... Wo doch, das auf dem Friedhof wäre eine Möglichkeit, klar. Klar. Aber jetzt habe ich denn gesagt, in Köln Nord, ja, das andere wäre ja Melaten. Mhm. Also das Familiengrab ist auf dem Friedhof Melaten? Melaten, ja. Und könnte sie denn dort auf diesem Friedhof wenigstens... Da wäre ein extra Grab möglich, ja. Mhm. Aber in dem Fall war ich auch so schockiert, dass ich dann hier, ich glaube auch nochmal kopflos und habe sie dann auf einen anderen Friedhof jetzt. Ach so, das ist jetzt schon entschieden. Das ist entschieden, ist dann auch bei mir in der Nähe, weil ich auch unmit dann nicht weit weg wohne. Also ich finde diesen Bürokratismus in solchen Sachen auch ungeheuerlich, muss ich dir sagen. Da müsste die Menschlichkeit Vorrang haben und in so einem Fall müsste man dann die Paragraphen wirklich zur Seite schieben. Ich habe im Leben schon vieles geschafft. Mhm. Ich bin in Köln geboren als heimatloser Ausländer. Mhm. Nicht nur als Ausländer, sondern als, ja, der Begriff heimatlos wurde mir zugestanden. Woher kamst du denn? Heimatloser Ausländer war. Ja, woher kam der Vater? Aus Jugoslawien wurde der als Arbeiter nach Deutschland verschleppt. Ja. Dann wurde ihm von Jugoslawien die Staatsangehörigkeit aberkannt. Und damals war die Regelung so, die Staatsangehörigkeit des Mannes ging in Deutschland automatisch auf die gesamte Familie über. Sogar auf meine Mutter, die in Köln geboren war. Ja, und das habe ich alles geschafft. Du hast es alles geschafft. Und jetzt? War 40 Jahre im öffentlichen Dienst, bin Beamter geworden. In Köln? Ja, in Köln. Und in den mittleren Dienst als Hauptsekretär. Vielleicht hört uns ja jemand vom Kölner Friedhofsamt zu und vielleicht kann man da noch was reden oder wäre es jetzt zu spät? Ja, die Urnenbeisetzung, das kann man mit Sicherheit regeln. Ja, da ist ja immer ein längerer Vorlauf als bei einer Erdbestattung. Mhm. Mann, Wolfgang, das tut mir aber wirklich sehr, sehr leid. Du hast damit nicht fertig, ne? Das glaube ich. Du hast deine liebe Frau so plötzlich verloren. Und dann ist man eh im Schock und in Trauer und im tiefen Schmerz und muss sich dann mit so einem bürokratischen Kram auch noch rumschlagen. Das tut mir sehr, sehr leid für dich. Das glaub mir wirklich. Das glaub mir. Ich bedanke mich wirklich an dieser Stelle für das Mitgefühl. Wie hast du denn jetzt die letzten Tage verbracht? Ich habe noch nicht geschlafen. Das glaube ich. Ich habe in dieser Zeit an Speisen zu mir genommen, 3 Brötchen, von Donnerstag bis heute. Und meine Tochter bringt mir jeden Tag das Essen und dann verstecke ich das. Du versteckst das? Ja. Ja, das darfst du nicht machen, Wolfgang. Ein bisschen musst du essen, das würde deine Frau auch wollen. Du darfst jetzt nicht noch krank werden, das wäre nicht im Sinne von deiner Frau. Und mein Hund liegt mir treu hier am Fußende. Der ist ein bisschen ein Trostspender. Der geht immer an die Türe kratzen. An die Türe, wo die Frau gestorben ist? Ja, in dem Zimmer war ich nicht mehr drin. Gar nicht mehr reingegangen? Nee. Mensch, Wolfgang, also ein bisschen essen musst du schon. Das musst du mir versprechen. Das musst du mir versprechen. Manchmal denke ich auch, ich habe keinen Mut mehr. Ich habe überhaupt keinen Mut mehr. Wolfgang, ich kannte deine Frau nicht, aber ich habe irgendwie so einen Eindruck von deiner Frau, weil ich dich jetzt so kennenlerne. Ich könnte schwören und wetten, dass deine Frau nicht würde wollen, dass du dir das Leben nimmst. Stimmt nein, das? Stimmt das? Nein, das will sie nicht. Nein, auch ich habe ja auch Verantwortung noch im Leben, mit Sicherheit. Aber weißt du, dass du jetzt so am Boden bist und so traurig, ist auch völlig normal. Mein Gott, deine Frau ist nicht mal eine Woche tot. Dass man da so verzweifelt ist und denkt, es geht nicht weiter, ist, glaube ich, ganz, ganz, ganz normal. Ganz normal. Hast du denn, abgesehen von den Kindern, ein paar Menschen um dich herum, mit denen du mal so ein Wort sprechen kannst tagsüber? Ja, ich habe sehr viele Freunde gehabt durch den Sport alleine, weil ich bin sehr, auf der einen Seite bekannt im Sport mittlerweile von früher. Aber ich habe mich immer mehr mit meiner Frau abgekappt. So. Wir haben ein Einzelleben geführt, sozusagen. Für uns alleine. Und jetzt fehlt der Partner mir natürlich. Ich will jetzt nochmal an die Stadtverwaltung Köln appellieren. Da schauen uns ja auch doch immer wieder Leute auch jetzt in der tiefen Nacht zu. Kann man nicht irgendwas auf kölsche Art drehen, dass Wolfgang den letzten Wunsch seiner Frau erfüllen kann? Ich glaube, meine Tochter ist heute auf dem neuen Friedhof hier in, ich sag ja ruhig, in Köln-Nord, Weidenpech, das Grab aussuchen gegangen, die Stelle, wo meine Frau dann hinkommen soll. Da konnte ich nicht mitgehen. Weil die Stelle für mich fremd wird. Die ist fremd. Verstehst? Ich verstehe das. Die Stelle ist für mich... Es wäre, liebe Kollegen von der Kölner Stadt, eine kleine menschliche Geste mit großer Wirkung für den Betreffenden. Ich danke dir. Nicht nur für die Gestik bei dir, ich weiß auch, dass es aus dem Herzen kommt. Ja, wirklich, das glaub mir. Wolfgang, jetzt rufen wir dich nochmal an. Irgendwie wird uns noch was einfallen, dass wir dir so ein bisschen helfen können oder so ein paar Tipps noch an die Hand geben. Das möchte ich sehr gerne. Dafür bitte ich dich aufzulegen, so geht das ja, und dann meldet sich die Sabine gleich bei dir. Das ist sehr lieb, weil ich habe mein Leben noch nicht zu Schulden kommen lassen. Ja. Und man fühlt sich wirklich allein. Ne? Ja. Aber jetzt momentan nicht. Ich sehe dich ja. Ich sehe dich ja vor mir. Und Dankeschön. Wolfgang, noch eine kleine Bitte. Ja. Wenn deine Tochter dir was zu essen bringt, iss mal ein bisschen was. Es wäre sehr schlimm, wenn du jetzt noch krank würdest. Ich meine, ich bin ja ein kräftiger Kerl, aber die... Ja, auf Dauer geht das auch nicht. Ein bisschen, nur ein bisschen. Versprichst du es mir? Ja, ich höre zu. Bitte? Ich sag, versprichst du mir das? Ja. Ja. Ja. Schweren Herzens. Ja, weil es ist ja ein Gefühl, alles, was man zu sich nehmen möchte, das braucht man nicht, weil es ist ja, als wenn ein Schieber im Magen wäre. Ja, das ist zu hier. Ich verstehe es. Also irgendwie, man braucht es nicht. Ne? Meine Tochter hat mir Kuchen mitgebracht, dann habe ich gesagt, soll ich jetzt Kuchen essen? Und die Mama hat keinen. Sie hat es ja gut gemeint. Ne? Sie hat es gut gemeint und ich kann dich total verstehen. Total. Aber wie gesagt, so ein bisschen Vernunft muss auch jetzt sein in der großen Trauer. So ein klein bisschen. Ja. Mein lieber Wolfgang, jetzt rufen wir dich gleich nochmal an und ich hoffe, dass wir dir noch ein bisschen helfen können. Das wäre sehr großherzig und großzügig. Ja, das auf jeden Fall. Und ich danke vor allen Dingen an dieser Stelle auch den anderen Hörern, dass sie mir zugehört haben und vielleicht der ein oder andere dieses Gespräch auch positiv aufnimmt und daraus Lehren ziehen kann, wenn es immer treffe. Ja. Das glaube ich. Das glaube ich sehr, Wolfgang. Ich danke dir und wünsche dir sehr viel Kraft von ganzem Herzen. Ich bedanke mich auch. Nochmal mein tiefes Mitgefühl und mein tiefes Beileid. Ich bedanke mich recht herzlich und wünsche noch allen Leuten, die zusehen und zuhören, alles erdenklich Gute im Leben. Vielen, vielen Dank, Wolfgang. Das ist sehr nett. Jetzt legst du bitte auf und wir melden uns gleich. Ich bedanke mich auch. Tschüss. Tschüss. Also ich würde mich jetzt sehr, sehr freuen, wenn ich vielleicht morgen, übermorgen oder am Freitag hier etwas verkünden könnte, dass die Stadt Köln, die Stadtverwaltung Köln in Sachen Wolfgang doch etwas noch sehr unbürokratisch und schnell arrangiert hat. Das würde mich einfach sehr, sehr freuen und ich glaube, alle anderen, die jetzt zugehört haben, nicken und sagen, ja, das müsste man doch machen. Paragraphen hin und Paragraphen her. Hier ist Melek, 19. Guten Morgen, Melek. Hallo. Ach, eine Frau. Ich dachte, es wäre ein Mann. Oder ist es... Nein. Ein Mädel, Malek. Ne? Eine junge Frau. Malek, ja, genau. Melek. Schön, dass du da bist. Um was geht's? Malek. Ja, um was geht's bei dir? Ja. Ich habe ein großes Problem. Unter anderem jetzt die Essstörung, aber meine Hauptprobleme sind eigentlich die Ohnmachtsanfälle, die ich seit 7 Jahren habe. Ohnmachtsanfälle? Und eine Essstörung hast du? Ja. Fangen wir mit der Essstörung an. Was für eine Essstörung hast du? Anorexie, Bulimie. Also du erbrichst Ja, ich abbrich. Ja, und esse zurzeit wenig. Also jetzt ist das Essverhalten wieder schlechter geworden. Also jetzt zurzeit fast gar nichts mehr esse. Wie lange hast du jetzt schon nichts mehr gegessen? Ich habe jetzt 4-5 Tage. 4-5 Tage? Aber du trinkst? Ja, auch. Also du trinkst also ein bisschen, trinkst du schon. Aber 4-5 Tage nichts essen ist natürlich schon heftig. Wie ist denn dein körperlicher Zustand erstmal? Wie viel wiegst du? Also ich habe das Gewicht jetzt Wochen, also eigentlich hatte ich jetzt ein stabiles Gewicht gehabt über Monate, wochenlang. So 50 und jetzt geht das wieder runter bei 50, also 52, 51, 50. Mhm. Jetzt muss ich wieder aufpassen, dass es nicht wieder runtergeht. Aber, also ich muss auch, eigentlich sollte ich auch in die Klinik, aber ich habe, also ich war jetzt, letzte Woche war ich in der Klinik 3-4 Tage und musste das abbrechen, weil ich das überhaupt nicht mehr aushalten konnte. Was konntest du denn in der Klinik nicht aushalten? Einfach da zu sein. Das ging einfach gar nicht mehr. Und ich habe mich auch gar nicht ernst genommen gefühlt, auch weil ich immer umgekippt bin. Ja, jetzt erzähl das, erklär mal mit den Ohnmachtsanfällen. Wie oft passiert das, dass du in Ohnmacht fällst? Also ich habe das mit 12 an. Bitte? Das wird dann immer schlechter und eigentlich kann man sagen, dass ich die ganzen 7 Jahre lang nur im Krankenhaus, in Kliniken verbracht habe und zu Hause. Ich kenne nur so ein Leben. Ich habe es gerade richtig verstanden, das fing mit 12 an. Mhm. Wie oft hast du denn so in der Woche oder am Tag gar diese Ohnmachtsanfälle? Zurzeit habe ich das eigentlich fast täglich. Also heute bin ich, glaube ich, 4-5 Mal umgekippt. Und wie lange bist du dann ohne Bewusstsein? Also eigentlich bin ich schnell wieder da. Bitte? Ja, eigentlich schnell wieder da. Schnell wieder. Nur die körperliche Schwäche, die macht mich total fertig. Und dann jetzt mit der Essstörung ist es jetzt noch viel schlimmer. Mhm. Aber wenn du dann in Ohnmacht fällst und vor allen Dingen so oft in Ohnmacht fällst, musst du dich doch eigentlich immer und immer wieder auch verletzen. Ja, ich habe am Kopf und heute bin ich sehr... also total am Kopf gefallen, Beulen und meine Knie tun wieder total weh, auch Prellungen und so Flecken habe ich auch. Bist du denn wegen dieser Ohnmachtsanfälle auch psychologisch oder psychiatrisch behandelt worden? Auch, ja. Gibt es einen Zusammenhang zwischen deiner Essstörung und diesen Ohnmachtsanfällen? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht, woran das genau liegt. Du bist 19? Ich bin schon seit 7 Jahren... also meine Schule konnte ich auch, also muss ich ab der 7. Klasse auch abbrechen. Mhm. Also ich wurde dann irgendwann zu Hause beschuldigt vom Jugendamt und jetzt mache ich auch meinen Realschulabschluss. Zu Hause? Eine Fernschule. Fernschule. Das habe ich alles selber organisiert. Also und du lebst noch zu Hause bei deinen Eltern? Ja, genau. Und deine Eltern kriegen deinen traurigen oder schwierigen und schlimmen Zustand ja auch mit. Was sagen die? Um ehrlich zu sein, die wissen zwar, dass es mir nicht so gut geht, aber zum Beispiel mit dem Essen wissen sie das nicht, jetzt, dass es wieder so schlecht ist. Und aber ich habe zurzeit diese Suizidgedanken ganz schlimm. Oder? Also Suizidgedanken, Selbsttötungsgedanken. Auch. Aber wenn du 4 Tage nichts isst, musst du doch eigentlich ziemlich wackelig und schwach sein. Das müssen deine Eltern noch mitkriegen. Ja, bin ich auch. Kriegen die das, sagen die nichts? Mensch, hier, Mädchen, was ist los? Also normalerweise, die haben sich ja auch an meinen Zustand so irgendwie dran gewöhnt. Die haben mich schon so... Verstehe. So, die kennen meinen Zustand auch eigentlich schon seit Jahren so. Mhm. Und ich glaube, die können das gar nicht mehr unterscheiden, ob das jetzt von der Essstörung ist oder jetzt von einem Ohnmachtsanfall normal so. Melek, ich mache mir Sorgen um dich. Ich war auch. Ich mache mir wirklich Sorgen um dich. Das, was du mir jetzt geschildert hast, finde ich sehr ernst zu nehmen. Du hast eine schlechte Erfahrung in einer Klinik gemacht, hast du gerade gesagt. Da hast du dich nicht wohlgefühlt. Ja, ich habe auch da 10 Wassertabletten genommen. Bitte? In der Klinik. Was hast du denn gemacht? 10 Tabletten. Also ich habe jetzt 10 Wassertabletten. Hast du? In der Klinik? noch am, als ich entlassen wurde. So, pass auf. Jetzt bin ich in Bredouille. Die Sendung ist jetzt gleich vorbei. Aber wir werden uns natürlich jetzt ganz ausführlich um dich kümmern. Ich bitte dich aufzulegen und wir melden uns gleich bei dir. Bitte, bitte geh aber auch dann wieder ans Telefon, okay? Okay. Okay, dann bis gleich, ja? Tschüss. Ciao. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute in der Technik. Macht ihn dann Hauser. Morgen heißt unser Thema gescheitert. Ich möchte gerne mit euch über das Scheitern sprechen. Durch und wegen was seid ihr im Leben am größten gescheitert? Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen, um 1 sind wir, 1:05 sind wir morgen da. Gute Nacht.